Guten Morgen. Wow, I told him I'm gonna do 30 devotions about idolatry. Wow, ich habe doch gesagt, ich werde keine 30 Andachten über Götzendienst machen. So I'm not going to. Also werde ich es auch nicht tun. But I really would like to challenge you. Aber ich möchte dich wirklich herausfordern. I would like to ask the Holy Spirit and tell him this. Bitte den Heiligen Geist Folgendes. Will you please search my heart and show me if I live in idolatry in any area of my life? Würdest du bitte mein Herz erforschen und mir zeigen, ob ich in irgendeinem Bereich meines Lebens in Götzendienst lebe? And then if you do, wenn das der Fall ist, will you be wise enough to show true repentance? Sei dann weise genug, wahre Buße zu zeigen. I tell you, it's the best thing that you can do. Ich sage dir, das ist das Beste, was du tun kannst. Run from it. Lauf weg davon. See, I've decided a long time ago, my heart belongs to God and to Him alone and nothing else and no one else will conquer it. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, mein Herz gehört Gott allein, nichts und niemand sonst wird es erobern. Verse 15. Vers 15. I know I am writing to thoughtful people, so carefully consider what I say. Ich weiß, ich schreibe an verständige Menschen, also beachtet genau, was ich sage. What an incredible master of communication Paul was. Was für ein erstaunlicher Meister der Kommunikation Paulus doch war. I mean, earlier he calls them childish, immature, carnal. Now he calls them wise people. Vorher nennt sie kindisch, unreif, fleischlich und jetzt nennt sie weise Menschen. You know, and I don't believe that Paul was hypocritical. Ich glaube nicht, dass Paulus heuchlerisch war. Because he was a very sincere and true man of God who was very, very honest. Denn war ein sehr aufrichtiger und wahrer Mann Gottes, der sehr, sehr ehrlich war. So I believe God saw the Corinthians the way God, Paul saw the Corinthians the way God saw them. Ich glaube, Paulus sah die Korinther so, wie Gott sie sah. On one hand, they lived in sin the way they should have never lived in, and he corrected that. Einerseits lebten sie in Sünde, wie sie es nie hätten tun dürfen, und korrigierte das. On the other hand, he saw them in Christ, because in the beginning he told them, you are saints. Auf der anderen Seite sah sie in Christus, denn am Anfang sagte ihnen, dass sie heilig sind. So now he's appealing to them to be very, very careful, to pay close attention to what he's saying. Nun appelliert an sie, sehr, sehr vorsichtig zu sein und genau auf das zu achten, was sagt. And I tell you why he's using this incredible way of communicating. Ich sage dir, warum diese geniale Art der Kommunikation wählt. Because what he's about to say is so serious that he needs to make sure they really get it. Denn was sagen will, ist so ernst, dass sicher gehen muss, dass sie auch wirklich verstehen. You know, sometimes we need to listen, sometimes we need to pay attention, but sometimes we need to carefully consider what has been said. Manchmal müssen wir zuhören, manchmal müssen wir aufmerksam sein, aber manchmal müssen wir sorgfältig darüber nachdenken, was gesagt worden ist. And here, Paul is using that strong way of expressing it. Paulus drückt das hier auf eine sehr starke Weise aus. He said, please, will you carefully consider what I say? Sagt, bitte, beachtet genau, was ich sage. Now, remember the background. Erinnere dich an den Hintergrund. That city, not only the church, that city was a city full of idolatry. Diese Stadt, nicht nur die Gemeinde, diese Stadt war eine Stadt voller Götzendienst. You know, many times in understanding the Bible, it's important to understand the context of the church. Oft ist es wichtig, den Kontext der Gemeinde zu verstehen, wenn du die Bibel verstehen willst. But I'm telling you, sometimes the context of the church and even the text is not enough. Aber manchmal reicht der Kontext der Gemeinde und sogar der Text nicht aus. Sometimes we need to understand the context of the actual city, the culture, the community where people lived in. Manchmal müssen wir auch den Kontext der eigentlichen Stadt, der Kultur, der Gemeinschaft, in der die Menschen lebten, verstehen. And the city of Corinth was a city of total idolatry. Die Stadt Korinth war eine Stadt des totalen Götzendienstes. Full of religion, full of idol worship, full of sexual immorality. Volle Religion, volle Götzenanbetung, volle sexuelle Unmoral. They even had temple prostitutes. Sie hatten sogar Tempelprostituierte. So what happens? Was passiert jetzt? I found that many, many, many, many times. Ich habe viele, viele, viele, viele Male festgestellt. Unless a group of Christian community is really, really radical, sobald eine Gruppe von Christen nicht wirklich, wirklich radikal ist, to say that we will not bow to the culture of our city, of our nation, of our people, if it's against the culture of the kingdom, und sagt, dass sie sich der Kultur ihrer Stadt, ihrer Nation, ihres Volkes nicht beugen wird, wenn diese gegen die Kultur des Reiches Gottes ist, the culture of the city, nation or people will be so part of the church without them even realizing it. Dann wird die Kultur ihrer Stadt, ihrer Nation oder ihres Volkes so sehr Teil der Gemeinde sein, ohne dass sie es überhaupt merken. You know, in so many churches that I've been to all over the world. In so vielen Gemeinden, in denen ich auf der ganzen Welt war. There are cultures within the church that are so opposite of everything Jesus has taught us. Gibt es Kulturen innerhalb der Gemeinde, die so sehr im Gegensatz zu allem stehen, was Jesus uns gelehrt hat? I've been in India and a pastor physically punched a member of the church because he was of a lower caste. Ich war in Indien und ein Pastor hat ein Mitglied der Gemeinde körperlich geschlagen, weil er einer niedrigeren Kaste angehörte. A man from a lower caste wanted to talk to me and they dragged him away and rebuked him. Ein Mann aus einer niedrigeren Kaste wollte mit mir sprechen und sie zerrten ihn weg und wiesen ihn zurecht. They forbid me to have fellowship with this man. Sie verbaten mir, mit diesem Mann Gemeinschaft zu haben. Yet he was a Christian brother. Er war doch ein christlicher Bruder. Do you know what I did? Weißt du, was ich getan habe? I refused to have fellowship with of the people from the higher caste and I had lunch with a guy from the lower caste. Ich weigerte mich, mit den Leuten aus der höheren Kaste Gemeinschaft zu haben und aß mit den Leuten aus der unteren Kaste zu Mittag. But the shocking thing is they did not even realize that they did anything wrong. Aber das Schockierende war, sie merkten nicht einmal, dass sie etwas falsch gemacht haben. And the people in Corinth, to them, they didn't do anything wrong. It's culture and it has crept into the church. Aber das Schockierende war, sie merkten nicht einmal, dass sie etwas falsch gemacht hatten. Die Menschen in Korinth hatten ihrer Meinung nach nichts falsch gemacht. Es war die Kultur, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatte. My friends, let me give you a really important advice here. Meine Freunde, lasst mich euch hier einen wirklich wichtigen Rat geben. When it comes to culture, wenn es um die Kultur geht, carefully consider what the Bible teaches in every area of your life. Prüft sorgfältig, was die Bibel in jedem Bereich eures Lebens lehrt. And the reason why Paul uses these words is because their culture was so strong and it became part of the church. Der Grund, warum Paulus diese Worte benutzt, ist, weil ihre Kultur so stark war und Teil der Gemeinde wurde. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.